Spiel. Die Karten sind gelegt, du hast kein Ziel. Hier konntest du nur so weit ziehen. Ich verstehe es nicht, ich krieg zu viel. Sie ist eine Uhr, bietet Sex für Geld. Eine Arbeit, was vom Feier gefällt.